Meine phänomenale Gehirnzelle in verlagerter Aggression sieht bei dir Schwellungen nach sich wie Elephantiasis. Und du chillst mit Bonzen, pack deine Bitch sieht im hautengen Kleid aus wie ein Kontra, was ich komm und mach hauptsächlich aus deiner Bauchdecke Hautfetzen und deine Mutter muss unter Schock deine Augäpfel aufessen. Und du wirst ausgelacht wie Lehrer, denn siehst aus, als hättest du jede Art von Hautausschlag erregern. Ein falsches Wort an deine Hauptschakada regelt deinen ausdrucksstarken Anstrich meiner Raufasertapete. Und dein Traum einer Karriere löst sich auf, wenn dein Gewebe an deiner Hausfassade klebt. Du bist modisch schick geföhnt, du willst rappen, doch das geht nach hinten los, die chronische Dürre. Tears in your eyes, I'm here to fuck you. You're gonna die, stupid motherfucker. Please keep me alive. Let us be friends. You whisper to I'm holding your head in your hands. Sie deutscher Rap ist mittlerweile nichts als Scheiße. Ich bin unter uns auch unterbezahlt wie Hilfsarbeiter. Du bist prädestiniert, um auf dich einzuschlagen wie Blitzableiter. Bitch, dein Talent bleibt unentdeckt wie Hitlers Leichnam. Fick die Szene, dein Traumberuf ist Rapper, doch das ist aussichtslos wie Keller, denn du siehst aus wie Rudi Feller. Du ausgepurter Hölle liegst auf der Vorhaut rum wie tot im Sack, denn ich baue mir dich Vogel zu Bodenbelag. Ich bin ein Soziopath, du bist ein Notensohn wie Gott, denn ich geb deiner Mutter, wenn ich Bock hab, zu schlucken wie ein Koch. Deutscher Rap bringt keine Idole, geschweige denn Flo, du peinliche Hobbys, werde noch bist du schwach auf der Bus wie Kylie Minogue. Deine Mutter verwöhnt mich französisch und der Schwanz im Ohr verhindert auch ihr blödes Gestöhne. Und deine Bitch zieht sich aus und schreit Vergebung, denn bevor ich sie aufs Kreuz leg, wird sie ausgepeitscht wie Jesus.